rasch, es weht ein Wind von Süd, lasst die Segel fallen, nehmt auch Brot und Weißwein mit, Weißwein fehlt uns allen. Seht, der Himmel ist so klar und die Kerstin wunderbar, ordnet sich das lange Haar, sie könnt mir gefallen. Zieht den Wimpel in die Höhe, Jerker greift zur Leier, nun erlebt der Männersee eine kleine Feier. Mit dem Wein wird nicht gespart, jeder trinkt auf seine Art, und so wird die ganze Fahrt gleich ein wenig freier. Ulla Windblatt, sei nicht faul, wenn ich Branntwein bringe, gähne nicht und reck das Maul, setz dich auf und singe, ordne dir das Miederschau, du wirst Nordströms Ehefrau. Oh, der Junge ist schon blau, das sind schlimme Dinge. Nordström, Kleine, setz dich her, küssen wir sie beide, du von vorn und ich von quer, auf das niemand leide. Sieh, wir haben gleichen Rang, Ulla, überleg nicht lang, mach mir Platz auf deiner Bank, teure Augenweide. Seht, der Stier am Ufer brüllt, unterbricht das Kauen, und vom Schilfgras fast verhüllt, siedeln sich die Sauen. Weiden stehen in fettem Grün, Kalb und Fohlen springen kühn, im Galopp darüber hin, zerren an den Tauen. Draußen sitzen um ein Fass Paare engen Kreise, und sie tun dies und das ganz auf ihre Weise. Trinken, küssen sich und schreien, singen, stampfen mit dem Bein, und dann schlafen alle ein, nur der Hahn kräht leise. Seht, wie schon die Sonne steigt, golden glühen die Hähne, und der Morgenhimmel zeigt seine rote Mähne. Knaben spielen nackt im Sand, sammeln Steine mit der Hand, necken Mädchen unterm Strand, putzen sich die Schwäne. Ulla hat das Trinken satt, lasst es uns beenden, sie sucht eine Lagerstatt, ich kann sie ihr spenden. Lebt wohl Jergen, Truls und Hans, lebt wohl Mädchen, Spiel und Tanz. Ulla, nimm den Myrtenkranz, Neptun aus den Händen. Guter Nordström, sag mir Dank und hör auf zu lallen. Sieh, die Ulla liebeskrank, lässt ihre gefallen. Seht, wie sie sich ziert und spreizt, Esel, wenn dich das nicht reizt. Ulla hat noch nie gegeizt, sie gehört uns allen.